Kapitel 9 von Nussknacker und Mausekönig. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nussknacker und Mausekönig von E.T.A. Hoffmann. Kapitel 9. Beschluss des Märchens von der harten Nuss. Am andern Abende, so wie kaum die Lichter angesteckt worden, fand sich Pate Droßelmeier wirklich wieder ein und erzählte also weiter. Droßelmeier und der Hofastronom waren schon 15 Jahre unterwegs, ohne der Nuss Krakatuk auf die Spur gekommen zu sein. Wo sie überall waren, welche sonderbaren, seltsamen Dinge ihnen widerfuhren, davon könnte ich euch, ihr Kinder, 4 Wochen lang erzählen. Ich will es aber nicht tun, sondern nur gleich sagen, dass Droßelmeier in seiner tiefen Betrübnis zuletzt eine sehr große Sehnsucht nach seiner lieben Vaterstadt Nürnberg empfand. Ganz besonders überfiel ihn diese Sehnsucht, als er gerade einmal mit seinem Freunde mitten in einem großen Walde in Asien ein Pfeifchen Knaster rauchte. »O schöne, schöne Vaterstadt Nürnberg! Schöne Stadt! Wer dich nicht gesehen hat, mag er auch viel gereist sein, nach London, Paris und Peter war dein, ist ihm das Herz doch nicht aufgegangen, muss er doch stets nach dir verlangen. Nach dir, o Nürnberg, schöne Stadt, die schöne Häuser mit Fenstern hat.« Als Droßelmeier so sehr wehmütig klagte, wurde der Astronom von tiefem Mitleid ergriffen und fing so jämmerlich zu heulen an, dass man es weit und breit in Asien hören konnte. Doch fasste er sich wieder, wischte sich die Tränen aus den Augen und fragte: »Aber, wertgeschätzter Kollege, warum sitzen wir hier und heulen? Warum gehen wir nicht nach Nürnberg? Ist's denn nicht gänzlich egal, wo und wie wir die fatale Nuss Krakatuk suchen?« »Das ist auch wahr«, erwiderte Droßelmeier getröstet. Beide standen alsbald auf, klopften die Pfeifen aus und gingen schnurgerade in einem Strich fort aus dem Walde mitten in Asien nach Nürnberg. Kaum waren sie dort angekommen, so lief Droßelmeier schnell zu seinem Vetter, dem Puppendrechsler, Lackierer und Vergolder Christoph Zacharias Droßelmeier, den er in vielen, vielen Jahren nicht mehr gesehen. Dem erzählte nun der Uhrmacher die ganze Geschichte von der Prinzessin Pirlipat, der Frau Mauserings und der Nuss Krakatuk, so daß der einmal über das andere die Hände zusammenschlug und voll Erstaunen ausrief: »Ei, Vetter, Vetter, was sind das für wunderbare Dinge!« Droßelmeier erzählte weiter von den Abenteuern seiner weiten Reise, wie er 2 Jahre bei dem Dattelkönig zugebracht, wie er vom Mandelfürsten Schnöde abgewiesen, wie er bei der naturforschenden Gesellschaft in Eichhornshausen vergebens angefragt, kurz, wie es ihm überall misslungen sei, auch nur eine Spur von der Nuss Krakatuk zu erhalten. Während dieser Erzählung hatte Christoph Zacharias oftmals mit den Fingern geschnippt, sich auf dem Fuß herumgedreht, mit der Zunge geschnalzt, dann gerufen: »Hm, hm, i, ei, oh, das wäre der Teufel!« Endlich warf er Mütze und Perücke in die Höhe, umhalste den Vetter mit Heftigkeit und rief: »Vetter, Vetter, ihr seid geborgen, geborgen seid ihr, sag ich, denn alles müsste mich trügen, oder ich besitze selbst die Nuss Krakatuk.« Er holte alsbald eine Schachtel hervor, aus der er eine vergoldete Nuss von mittelmäßiger Größe hervorzog. »Seht«, sprach er, indem er die Nuss dem Vetter zeigte, »seht, mit dieser Nuss hat es folgende Bewandtnis. Vor vielen Jahren kam einst zur Weihnachtszeit ein fremder Mann mit einem Sack voller Nüsse hierher, die er feilbot. Gerade vor meiner Puppenbude geriet er in Streit und setzte den Sack ab, um sich besser gegen den hiesigen Nussverkäufer, der nicht leiden wollte, dass der Fremde Nüsse verkaufe und ihn deshalb angriff, zu wehren. In dem Augenblick fuhr ein schwer beladener Lastwagen über den Sack. Alle Nüsse wurden zerbrochen, bis auf eine, die mir der fremde Mann, seltsam lächelnd, für einen blanken Zwanziger vom Jahre 1720 feilbot. Mir schien das wunderbar. Ich fand gerade einen solchen Zwanziger in meiner Tasche, wie ihn der Mann haben wollte, kaufte die Nuss und vergoldete sie, selbst nicht recht wissend, warum ich die Nuss so teuer bezahlte und dann so wert hielt. Jeder Zweifel, dass des Vetters Nuss wirklich die gesuchte Nuss Krakatuk war, wurde augenblicklich behoben, als der herbeigerufene Hofastronom das Gold sauber abschabte und in der Rinde der Nuss das Wort Krakatuk mit chinesischen Charakteren eingegraben fand. Die Freude der Reisenden war groß und der Vetter der glücklichste Mensch unter der Sonne, als Droßelmeier ihm versicherte, dass sein Glück gemacht sei, da er außer einer ansehnlichen Pension hierfüro alles Gold zum Vergolden umsonst erhalten werde. Beide, der Arkanist und der Astronom, hatten schon die Schlafmützen aufgesetzt und wollten zu Bette gehen, als letzterer, nämlich der Astronom, also anhob. »Bester Herr Kollege, ein Glück kommt nie allein. Glauben Sie, nicht nur die Nuss Krakatuk, sondern auch den jungen Mann, der sie aufbeißt und den Schönheitskern der Prinzessin darreicht, haben wir gefunden. Ich meine niemanden anders als den Sohn Ihres Herrn Vetters.« »Nein, nicht schlafen will ich«, fuhr er begeistert fort, »sondern noch in dieser Nacht des Jünglings Horoskop stellen.« Damit riss er die Nachtmütze vom Kopf und fing gleich an zu observieren. Des Vetters Sohn war in der Tat ein netter, wohlgewachsener Junge, der noch nie rasiert worden und niemals Stiefel getragen. In früher Jugend war er zwar ein paar Weihnachten hindurch ein Hampelmann gewesen, das merkte man ihm aber nicht im Mindesten an, so war er durch des Vaters Bemühungen ausgebildet worden. An den Weihnachtstagen trug er einen schönen roten Rock mit Gold, einen Degen, den Hut unter dem Arm und eine vorzügliche Frisur mit einem Haarbeutel. So stand er sehr glänzend in seines Vaters Bude und knackte mit angeborener Galanterie den jungen Mädchen die Nüsse auf, weshalb sie ihn auch schön Nussknackerchen nannten. Den andern Morgen fiel der Astronom dem Arkanisten entzückt um den Hals und rief: »Er ist es! Wir haben ihn! Er ist gefunden! Nur zwei Dinge, liebster Kollege, dürfen wir nicht außer Acht lassen. Fürs Erste müssen Sie Ihrem vortrefflichen Neffen einen robusten, hölzernen Zopf flechten, der mit dem unteren Kinnbacken so in Verbindung steht, dass dieser dadurch stark angezogen werden kann. Dann müssen wir aber, kommen wir nach der Residenz, auch sorgfältig verschweigen, dass wir den jungen Mann, der die Nuss Krakatuk aufbeißt, gleich mitgebracht haben. Er muss sich vielmehr lange nach uns einfinden. Ich lese in dem Horoskop, dass der König, zerbeißen sich erst einige die Zähne ohne weiteren Erfolg, dem, der die Nuss aufbeißt und der Prinzessin die verlorene Schönheit wiedergibt, Prinzessin und Nachfolge im Reich zum Lohn versprechen wird.« Der Vetter Puppendrechsler war gar höchstlichst damit zufrieden, dass sein Söhnchen die Prinzessin Pirlipat heiraten und Prinz und König werden sollte, und überließ ihn daher den Gesandten gänzlich. Der Zopf, den Droßelmeier dem jungen, hoffnungsvollen Neffen ansetzte, geriet überaus wohl, so daß er mit dem Aufbeißen der härtesten Pfirsichkerne die glänzendsten Versuche anstellte. Da Droßelmeier und der Astronom das Auffinden der Nuss Krakatuk sogleich nach der Residenz berichteten, so waren dort auch auf der Stelle die nötigen Aufforderungen erlassen worden, und als die Reisenden mit dem Schönheitsmittel ankamen, hatten sich schon viele hübsche Leute, unter denen es sogar Prinzen gab, eingefunden, die ihrem gesunden Gebiss vertrauend die Entzauberung der Prinzessin versuchen wollten. Die Gesandten erschraken nicht wenig, als sie die Prinzessin wiedersahen. Der kleine Körper mit den winzigen Händchen und Füßchen konnte kaum den unförmlichen Kopf tragen. Die Hässlichkeit des Gesichtes wurde noch durch einen weißen, baumwollenen Bart vermehrt, der sich um Mund und Kinn gelegt hatte. Es kam alles so, wie es der Hofastronom im Horoskop gelesen. Ein Milchbad in Schuhen nach dem anderen, bis sich an der Nuss Krakatuk Zähne und Kinnbacken wund, ohne der Prinzessin im Mindesten zu helfen, und wenn er dann von den dazu bestellten Zahnärzten halb ohnmächtig weggetragen wurde, seufzte er, das war eine harte Nuss. Als nun der König in der Angst seines Herzens dem, der die Entzauberung vollenden werde, Tochter und Reich versprochen, meldete sich der artige, sanfte Jüngling Droßelmeier und bat auch, den Versuch beginnen zu dürfen. Keiner als der junge Droßelmeier hatte so sehr der Prinzessin Pirlipat gefallen. Sie legte die kleinen Händchen auf das Herz und seufzte recht innig, »Ach, wenn es doch der wäre, der die Nuss Krakatuk wirklich aufbeißt und mein Mann wird!« Nachdem der junge Droßelmeier den König und die Königin, dann aber die Prinzessin Pirlipat sehr höflich gegrüßt, empfing er aus den Händen des Oberzeremonienmeisters die Nuss Krakatuk, nahm sie ohne weiteres zwischen die Zähne, zog stark den Zopf an und krack, krack, zerbröselte die Schale in viele Stücke. Geschickt reinigte er den Kern von den noch daran hängenden Fasern und überreichte ihn mit einem untertänigen Kratzfuß der Prinzessin, worauf er die Augen verschloss und rückwärts zu schreiten begann. Die Prinzessin verschluckte alsbald den Kern, und, o Wunder, verschwunden war die Missgestalt, und statt ihrer stand ein engelschönes Frauenbild da, das Gesicht wie von lilienweißen und rosaroten Seidenflocken gewebt, die Augen wie glänzende Azure, die vollen Locken wie von Goldfaden gekräuselt. Trompeten und Pauken mischten sich in den lauten Jubel des Volkes. Der König, sein ganzer Hof, tanzte wie bei Pirlipats Geburt auf einem Beine, und die Königin musste mit Eau de Cologne bedient werden, weil sie in Ohnmacht gefallen war vor Freude und Entzücken. Der große Tumult brachte den jungen Droßelmeier, der noch seine 7 Schritte zu vollenden hatte, nicht wenig aus der Fassung. Doch hielt er sich und streckte eben den rechten Fuß aus zum 7. Schritt, da erhob sich, hässlich piepend und quiekend, Frau Mauserings aus dem Fußboden, so daß Droßelmeier, als er den Fuß niedersetzen wollte, auf sie trat und dermaßen stolperte, daß er beinahe gefallen wäre. O Missgeschick! Urplötzlich war der Jüngling ebenso missgestaltet, als es vorher Prinzessin Pirlipat gewesen. Der Körper war zusammengeschrumpft und konnte kaum den dicken, ungestalteten Kopf mit großen, hervorstehenden Augen und dem breiten, entsetzlich aufgähnenden Maule halten. Statt des Zopfes hing ihm hinten ein schmaler, hölzerner Mantel herab, mit dem er den unteren Kinnbacken regierte. Uhrmacher und Astronom waren außer sich vor Schrecken und Entsetzen. Sie sahen aber, wie Frau Mauserings sich blutend auf dem Boden wälzte. Ihre Bosheit war nicht ungerecht geblieben, denn der junge Droßelmeier hatte sie mit dem spitzen Absatz seines Schuhes so derb in den Hals getroffen, dass sie sterben musste. Aber indem Frau Mauserings von der Todesnot erfasst wurde, da piepte und quiekte sie ganz erbärmlich, »O Krakatuk, harte Nuss, an der ich nun sterben muß. Hihi, pipi fein, Nußknackerlein, wirst auch bald des Todes sein. Söhnlein mit den 7 Kronen wird dem Nußknacker lohnen, wird die Mutter rächen fein an dir, du kleines Nußknackerlein. O Leben, so frisch und rot, von dir scheid ich, o Todesnot, quiek! Mit diesem Schrei starb Frau Mauserinks und wurde von dem königlichen Ofenheizer sofort fortgebracht. Um den jungen Droßelmeier hatte sich niemand gekümmert. Die Prinzessin erinnerte aber den König an sein Versprechen, und sogleich befahl er, dass man den jungen Helden herbeischaffe. Als nun aber der Unglückliche in seiner Missgestalt hervortrat, da hielt die Prinzessin beide Hände vors Gesicht und schrie: »Fort, fort mit dem abscheulichen Nußknacker!« Alsbald ergriff ihn auch der Hofmarschall bei den kleinen Schultern und warf ihn zur Türe hinaus. Der König war voller Wut, dass man ihm habe einen Nußknacker als Eidam aufdringen wollen, schob alles auf das Ungeschick des Uhrmachers und des Astronomen und verwies beide auf ewige Zeiten aus der Residenz. Das hatte nun nicht in dem Horoskop gestanden, welches der Astronom in Nürnberg gestellt. Er ließ sich aber nicht abhalten, aufs Neue zu observieren, und da wollte er in den Sternen lesen, dass der junge Droßelmeier sich in seinem neuen Stande so gut nehmen werde, dass er trotz seiner Ungestalt Prinz und König sein würde. Seine Missgestalt könne aber nur dann verschwinden, wenn der Sohn der Frau Mauserinks, den sie nach dem Tode ihrer 7 Söhne mit 7 Köpfen geboren und solcher Mausekönig geworden, von seiner Hand gefallen sei und eine Dame ihn trotz seiner Missgestalt liebgewinnen werde. Man soll denn auch wirklich den jungen Droßelmeier in Nürnberg zur Weihnachtszeit in seines Vaters Bude zwar als Nussknacker, aber doch als Prinzen gesehen haben. Das ist, ihr Kinder, das Märchen von der harten Nuss. Und ihr wisst nun, warum die Leute so oft sagen, das war eine harte Nuss, und wie es kommt, dass die Nussknacker so hässlich sind. So schloss der Obergerichtsrat seine Erzählung. Marie meinte, dass die Prinzessin Pirlipat doch eigentlich ein garstiges, undankbares Ding sei. Fritz versicherte dagegen, dass, wenn Nussknacker nur sonst ein braver Kerl sein wolle, er mit dem Mausekönig nicht viel Federlesens machen und seine vorige, hübsche Gestalt bald wieder erlangen werde. Ende von Kapitel 7. Gelesen von Hokuspokus.